Die Zeitung Rodong vom 27. Juni brachte einen Kommentar unter dem Titel »Eine planmäßige Provokation für einen militärischen Zusammenstoß«. Im Kommentar hieß es: Zurzeit befasst sich das südkoreanische Regime unter dem Vorwand der Kontrolle über den illegalen Fischfang der Fischerboote des dritten Landes an der Mündung des Flusses Han mit einer gefährlichen militärischen Provokation. Bei der Operation am Fluss Han für die Verjagung der Fischerboote des dritten Landes, die die südkoreanischen Kriegsfanatiker durchführen, werden die schwer bewaffneten Kriegsschiffe und Hubschrauber eingesetzt. An der Mündung des Flusses Han sind die Bewegungen beider Seiten auch mit bloßen Augen genau zu beobachten und festzustellen. In diesen gefährlichen Gewässern haben die Südkoreaner unter dem Vorwand der Kontrolle über die Fischerboote des dritten Landes große Streitkräfte eingesetzt, was für eine große Spannung sorgt. Es ist eine unbesonnene militärische Provokation, die die bisherigen Machthaber Südkoreas noch nie gewagt hatten. Es ist eine planmäßige Operation, die es zum Ziel hat, nicht nur die gefährlichsten Gewässer im koreanischen Westmeer, wo es große Kriegsgefahr besteht, sondern auch die Mündung des Flusses Han in die gefährlichen Gewässer für die Entfesselung eines Aggressionskrieges gegen die DVRK zu verwandeln. Die südkoreanischen Kriegsfanatiker haben nicht die Kontrolle über Fischfangschiffe, sondern einen militärischen Zusammenstoß mit der DVRK im Sinne. Das südkoreanische Regime, das für die Verwirklichung ihrer Ambition auf die Invasion gegen die DVRK die sogenannte Operation am Fluss Han durchführt und sich für die Auslösung eines Atomkrieges einsetzt, ist ein extremer Erzfeind der Nation. Die südkoreanischen Beamten sollen mit der Kriegshetze aufhören und sich vernünftig benehmen, wenn sie nicht das Schicksal des einsam wandernden Geistes erleben wollen.